Einen Tag nach der Ablösung Erich Honeckers an der Spitze von Staat und Partei in der DDR schlägt dem neuen starken Mann Egon Krenz aus Bonn vorwiegend Skepsis entgegen. Krenz' Rede unmittelbar nach seiner Berufung ist nach Ansicht der meisten Bonner Politiker nicht dazu angetan, Optimismus mit Blick auf den Reformprozess in der DDR zu wecken. Krenz habe, so formulierte es etwa Kanzleramtsminister Seiters, zwar von einer Wende und möglichen Reiseerleichterungen gesprochen, doch die wirklich elementaren Forderungen der Bevölkerung habe der neue SED-Chef nicht aufgegriffen. Stattdessen seien bestehende Strukturen klar bestätigt worden. Auch die Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen Wilms zeigte sich enttäuscht. Sie hätte inhaltlich in Richtung auf Reformen etwas mehr erwartet, erklärte sie. Sie verwies im Übrigen auf die Ungeduld der Menschen in der DDR und sagte, sehr viel Zeit verbleibe dem neuen Generalsekretär nicht, um Reformen einzuleiten. Zurückgewiesen wurde von ihr die Forderung Krenz nach einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft. Auch Horst Ehmke von den Sozialdemokraten drängte Krenz zur Eile. Der für das nächste Frühjahr geplante SED-Parteitag sei zu spät für Reformen, merkte er an. SPD-Präsidiumsmitglied Bahr plädierte dagegen dafür, dem neuen Mann an der Spitze erst einmal Zeit zu lassen. Er habe keinen Zweifel, dass Krenz seine eigene neue Linie finden werde, betonte Bahr. Ob er nur eine Übergangslösung sein werde, hänge davon ab, ob er es schafft, Reformen durchzusetzen, sagte Bahr. Unionsfraktionschef Dregger kündigte an, die neue SED-Spitze werde daran gemessen, ob und welche Freiheitsrechte sie den Bürgern der DDR einzuräumen bereit ist. Wenn Krenz die Mauern niederreißt und die Grenzen öffnet, wird in Moskau sicher nicht daran hindern, lautete die optimistische Prognose des CDU-Politikers. Wirtschaftsminister Hausmann, FDP, stellte der DDR umfassende Wirtschafts- und Finanzhilfen bis hin zur Vergabe von Krediten in Aussicht. Die Gewährung der Hilfen hänge aber davon ab, ob die angekündigten Reformen zu grundlegenden Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft der DDR führten, sagte Hausmann, der im Übrigen sein Interesse an Gesprächen mit der neuen SED-Führung bekundete. Skeptische Töne waren auch heute von den Grünen zu hören. Vorstandssprecher Füchs urteilte nach dem ersten Auftritt des neuen Mannes an der Spitze, Egon Krenz sei eben doch nicht mehr als eine verjüngte Honecker-Ausgabe. Dieter Kopp mit Bonner Reaktionen auf den Führungswechsel in der DDR. Was dort nun hoffentlich endgültig der Vergangenheit angehört, ist in der Tschechoslowakei offenbar immer noch an der Tagesordnung. Andersdenkende werden festgenommen und eindringlich verhört. Solches war heute aus Prag zu hören, Näheres von Karl Bringer. Die Führung der Kommunisten in der CSSR hat in diesen Tagen die Reformpolitik in Ungarn und Polen gleichzeitig gelobt und scharf kritisiert. Die Vorgänge in der DDR blieben heute dagegen unkommentiert. Lediglich der Sachverhalt war Gegenstand heute in den Tageszeitungen und gestern Abend in Hörfunk und Fernsehen, der Rücktritt also von Honecker aus Gesundheitsgründen und der Wechsel im Amt des Generalsekretärs durch Egon Krenz. Wir geben die Macht nicht ab, vor allem nicht an antisozialistische Kräfte. Diese Feststellung des Genossen Generalsekretär Miloš Jakeš hat eine peinliche Bestätigung erfahren. In Prag wollte sich heute eine Menschenrechtskommission aus Wien unter Leitung von Karl Johannes von Schwarzenberg und mit dem Generalsekretär der Helsinki-Föderation Gerald Nagler mit einer CSSR-Menschenrechtsgruppe treffen. In Gegenwart der internationalen Gäste hatten die Sicherheitskräfte keine Hemmungen, die Repräsentanten der tschechischen Gruppe festzunehmen. Darunter die Bürgerrechtler Jan Stern, Ladislav Lis, Michael Dimacek, Jan Dus, Radim und Martin Palusch und den ehemaligen Außenminister und Mitbegründer der Charta 77, Jöji Hajek. Eine vorbeugende Maßnahme für den 28. Oktober, den Jahrestag der Staatsgründung vor 71 Jahren. Es wurden Verwarnungen ausgesprochen und die Bürgerrechtler nach einigen Stunden wieder freigelassen. Wie widersprüchlich das Verhalten der kommunistischen Machthaber zurzeit ist und wie die Entwicklung in den sozialistischen Bruder- und Nachbarstaaten sie bedrückt, zeigt sich darin, dass Professor Hajek vorgestern einer Ausreise nach Graz zum Sozialistischen Parteitag abgelehnt wurde, während ihm nach der heutigen Vernehmung angeboten wurde, dass er morgen seinen seit langem eingezogenen Reisepass auf dem Polizeirevier abholen könne. Ob seine Ausreise nach Österreich morgen Wirklichkeit wird, daran wagte Jöji Hajek heute Abend noch nicht zu glauben. Im Machtapparat der Kommunisten scheint eine gewisse Unruhe aufgekommen zu sein. Die lauthalsen Anstrengungen, die Zerstörung des sozialistischen Systems mit allen Mitteln zu verhindern, wurden durch die heutigen Festnahmen bestätigt. In Prag aber werden Zweifel laut, dass solche Positionen noch lange durchzuhalten sind. Die Ablösung des für die Medien zuständigen Politbüromitglieds Joachim Herrmann zeigt also erste konkrete Ergebnisse. Wie die aussehen, schildert Hartwig Heber. Auch heute gab es in den DDR-Zeitungen wieder einige Überraschungen. Im Parteiblatt Neues Deutschland war erstmals Näheres über die Debatte im SED-Zentralkomitee nach der Wahl von Egon Krenz zu lesen. Aus den zusammengefassten Zitaten war herauszulesen, dass die Parteiführung nicht bloß an eine Verlegenheitslösung, sondern an eine umfassende politische Offensive gedacht hat, die auch den Erwartungen in der Bevölkerung zu beträchtlichen Teilen entgegenkommen soll. Es durften keine Zweifel an der Dialogbereitschaft der SED aufkommen, so mahnte dem Bericht zufolge etwa der Dresdner Parteichef Hans Modrow. Woran er dabei vor allem dachte, wurde an anderer Stelle im Blatt deutlich. Ihr Genossen könnt nicht mit einem riesigen Vorschuss an Vertrauen an die Arbeit gehen, wurde die Äußerung einer Arbeiterin im Ostberliner Werkzeugmaschinenkombinat während der Diskussion mit Egon Krenz wiedergegeben. In der jungen Welt wurde der neue Spitzenmann, auch das ein Novum für die bislang streng hinter Blechzäunen und Wachtposten abgeschirmte Parteiprominenz, zum Privatleben befragt. Der einstige FDJ-Chef gab der Hauspostille des Jugendverbandes über seine Familie Auskunft, seine Frau und seine beiden Söhne, mit denen er so ziemlich über alles rede, was sie interessiere. Nur die Parteiarbeit, die bleibt außen vor. Es sollte sorgfältig getrennt werden zwischen familiärem und beruflichem, meinte Krenz. Körperlich hält er sich mit Joggen fit, täglich ein paar Kilometer, meist früh am Morgen. Denn im Großen wie im Kleinen sei Kondition nötig. Sich fit zu halten sei nämlich das Einzige, was nur im Selbstlauf geschehe, so die hintersinnige Erkenntnis des neuen SED-Chefs. Die DDR-Presse bekundet augenfällig Stolz auf den neuen Wind. Und mit neuem Selbstbewusstsein werden die Westmedien beäugt, die ihre altgewohnte Rolle des Watschenmannes fürs Erste offenbar behalten sollen. Dass man dort den neuen Spitzenmann nicht mit Wohlwollen auf Vorschuss, sondern mit der Erinnerung an seine bisherigen Aktionen bedacht hat, wird zornig vermerkt. Dies sei Beleidigungsjournalismus, der sich selbst den Ausweis der Seriosität entziehe, kanzelte die junge Welt die skeptische Westkommentierung zu Krenz ab. In allen DDR-Zeitungen war zu lesen, dass das ZDF wahrheitswidrig von einem Verbot für Straßenumfragen über Egon Krenz gesprochen habe. Damit wurde den DDR-Bürgern allerdings auch vor Augen geführt, an welch enger Kandare die Westkorrespondenten in der DDR gehalten werden, ganz im Gegensatz zu den DDR-Berichterstattern in der Bundesrepublik, die ungehindert Themen und Befragte aussuchen können. In der DDR soll sich daran offenbar vorläufig auch nichts ändern. Man strebe einen Zustand an, schrieb die junge Welt, bei dem das Westfernsehen seine wichtigsten Meldungen aus der aktuellen Kamera dem DDR-Fernsehen übernehmen müsse. Da ist mit freizügiger Konkurrenz um die besseren Informationen wohl nicht zu rechnen. Es lässt aber immerhin darauf hoffen, dass wenigstens der Termin für die nächste ZK-Sitzung freiwillig bekannt gegeben wird und diese Geheimniskrämerei jedenfalls vorbei ist. Vor zwei Tagen noch erfuhren DDR-Hörer das Neueste über ihre Führung wieder mal zuerst aus dem Westradio. Erste Anzeichen einer vorsichtigen Liberalisierung des Lebens in der DDR gab es heute auch in anderer Form. Die sowjetische Zeitschrift Sputnik, deren Glasnost-Kurs dem SED-Politbüro bisher als Sündenfall wider die Reinheit der sozialistischen Lehre galt und die deshalb nicht mehr vertrieben werden durfte, kann ab sofort wieder bezogen werden. Zweiter Hinweis auf Änderungen: Der als Anhänger von Reformen geltende frühere Spionagechef Markus Wolf trug heute wieder seine Generalsuniform und wurde auch sonst erkennbar aufgewertet. Ein Beitrag von Harald Kleinschmidt. Das Tempo, das der neue SED-Generalsekretär Egon Krenz, der sich bald nur mehr erster Sekretär des SED-Zentralkomitees nennen wird, vorlegt, ist atemberaubend. Die Medien der DDR bringen jeden Tag mehrere Meldungen, die jede für sich genommen noch vor wenigen Wochen Schlagzeilen gemacht hätten. Um 17 Uhr machte die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens mit folgender Nachricht auf. Die sowjetische Monatszeitschrift Sputnik kommt wieder in den Zeitungsvertrieb der DDR und in die Postzeitungsliste. Der Außenhandelsbetrieb Buchexport-Import wird entsprechende Verhandlungen mit dem sowjetischen Partner aufnehmen, damit der Sputnik sowohl den Abonnenten als auch an Kiosken schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht. Es folgte der Bericht über eine Ehrung des vor wenigen Jahren verstorbenen DDR-Filmregisseurs Konrad Wolf. Und wer trat dabei leibhaftig auf? Sein Bruder Markus. Er wurde militärisch kurz, aber herzlich empfangen. Der Generaloberst AD Markus Wolf, Troika-Autor und ehemaliger Stellvertreter des Ministers für Staatssicherheit. Da ist kein Pflichtbesuch. Heute ist Geburtstag des Bruders und hier im Regiment, das ist natürlich ein besonderer Anlass. Ich habe ja meine Uniform noch im Wagen, ich bin gar nicht gerüstet für die Aufnahme jetzt. Die wurde ihm prompt gebracht. Vielleicht das Einzige, was man Markus Wolf hier nachträgt, denn bei den Soldaten und Offizieren hat er von jeher einen Stein im Brett. Markus Wolf in der Uniform eines Generalobersten vor den Kameras des DDR-Fernsehens. Das lässt die Vermutung zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein Amt in der Führung der Partei oder des Staates einnehmen wird. Auch seine Äußerungen vor der Kamera lassen darauf schließen. Ich finde den Eindruck immer wieder bestätigt, dass wir wirklich Menschen haben, die zu hohen Leistungen bereit sind, aber oft auf Grenzen, auf Hindernisse stoßen, die sie nicht allein überwinden können. Und jetzt gilt es, der Verantwortung gerecht zu werden, die nun mit den neuen Entscheidungen übernommen wurde, auf allen Ebenen. Aber je höher die Ebene, desto härter muss gearbeitet werden. Schon die nächsten Wochen werden für Journalisten, aber auch für Politiker hierzulande viel Arbeit bringen. Mit mehreren Tagungen des SED-Zentralkomitees und der Volkskammer noch in diesem Jahr ist zu rechnen. Markus Wolf dürfte nicht der Einzige sein, der in die Führungsmannschaft des neuen SED-Chefs Krenz aufgenommen werden wird. Diplomaten in Ostberlin rechnen schon bald mit Veränderungen im Politbüro der SED, an der Spitze der Volkskammer und natürlich im Ministerrat. Der Auftritt des Dresdner Oberbürgermeisters Berghofer gestern Abend im DDR-Fernsehen wird dabei ebenso als Indiz genannt wie der Name der bisherigen Vorsitzenden der Erziehergewerkschaft Helga Labs als mögliche Nachfolgerin für Volksbildungsministerin Margot Honecker. Ist, wie Reformkräfte in der DDR vermuten, Mitglieder der Evangelischen Kirche und dem Neuen Forum beispielsweise Skepsis angebracht. Nach den ersten Auftritten und Aussagen von Krenz der Kommentar von Hartwig Heber. Es war zweifellos ein fulminanter Auftakt, den der neue Mann an der Spitze der SED mit seiner Amtsübernahme lieferte. Mit offenem Visier vor die Arbeiter, die mit ihrem Zorn nicht hinter dem Berg hielten, dann das Ganze auch noch unzensiert im Fernsehen, begleitet von einem Glasnoststurm in den Zeitungen bis hin zu Diskussionsfetzen aus dem ZK, dann die ausgestreckte Hand gegenüber der Kirche und schließlich wiederum im Fernsehen das offene Für und Wider zur Reisefrage, einschließlich der Ankündigung, es werde Reisepässe für alle geben. Das ist eine ganze Menge auf einmal für den nicht gerade verwöhnten DDR-Konsumenten. Und auch im Westen muss man sich staunend fragen, ob man da mit der ersten Einschätzung von Egon Krenz wohl falsch gelegen habe. Allerdings, auch wenn DDR-Medien inzwischen bereits indigniert die 100-Tage-Schonfrist anmahnen, gibt es noch keinen Grund zu überstürzter Revision der bisherigen Bewertung. Den Start von Krenz eindrucksvoll zu finden, sollte nicht an der Berücksichtigung früherer Erfahrungen hindern. Danach aber war Krenz ohne Zweifel ein ganz anders beschriebenes Blatt. Wenn er sich als ein neuer Mann erweist, kann er eine entsprechende Würdigung beanspruchen. Aber es ist Krenz, der dafür den Beweis erbringen muss und niemand sonst. Und natürlich werden gute Worte allein nicht reichen. Es ist die nachprüfbare Veränderung der Verhältnisse in der DDR, welche die Messlatte darstellt. In dieser Hinsicht kann der SED-Chef in der Tat eine Schonfrist beanspruchen. Er wird sie ohnehin brauchen. Aber dann muss er auch etwas vorweisen können. Wenn daran erhebliche Zweifel geäußert wurden, auch in der DDR-Bevölkerung selbst, liegt das mit an dem ersten Auftritt von Krenz selbst vor der Öffentlichkeit. Schon im Zentralkomitee ist ihm, wie heute nachzulesen, gesagt worden, er müsse über seine Rede wohl noch etwas hinausgehen. Das Angebot werde nicht ausreichen. Für Vorschusslorbeeren scheint also kein Grund. Dazu kommt die allzu schnelle Wandlung des Hauptakteurs. Er hat umgeschaltet wie ein Eisenbahnsignal, gestern rot, heute grün. Da muss man nach der Glaubwürdigkeit der Darstellung wohl noch fragen dürfen. Schließlich die Unsicherheit, wie die angekündigten Veränderungen wirklich ausfallen werden. Der Reisepass für alle Bürger, das ist eine wohlklingende Ankündigung. Sie wird aber erst dann wirken können, wenn tatsächlich auch jeder fahren kann, wenn er will. Wenn als Mindestes klar ist, dass nur noch das Geld die Hürde darstellt, nicht aber mehr die Sorge vor dem Weglaufen der Menschen. Um jedoch dies zu erreichen, muss Krenz greifbare Ansätze für einen neuen Kurs liefern. Das bedeutet leistungsgerechtere Löhne, sichtbar bessere Versorgung und zumindest ernsthafte Vorschläge für Strukturveränderungen im wirtschaftlichen Bereich. Niemand wird gegen die sozialistische Planwirtschaft sein, wenn sie nur funktioniert. Auch hier ist Krenz erst noch beweispflichtig. Als Schnellmaßnahme besonders wichtig aber ist die Veränderung des gesellschaftlichen Klimas. Die Presse hat dafür unzweifelhaft erhebliche Vorgaben geliefert, aber sie allein reichen nicht aus. Bei den Behörden nämlich, auf den Ämtern und Inspektionen, ist bislang alles beim Alten geblieben. Weiter dominiert der alte Befehlston, aufrecht steht weiter die Warteschlange und die Reiseanträge bleiben haufenweise unbearbeitet. Da liegt der Hase im Pfeffer und bloß ein neues Deutschland holt ihn von dort auch nicht heraus. Wenn sich Egon Krenz als wirklicher Reformer erweist, wird ihm das ohne Zögern attestiert werden. Wenn er allerdings nur den Eindruck eines Politchamäleons erweckt, wird von seiner Wende nicht viel übrig bleiben. In den DDR-Medien deutet sich Glasnost an. Offene Berichte zu der Person und den verkündeten Plänen des neuen SED-Parteivorsitzenden. In der sowjetischen Medienlandschaft gibt es Probleme mit Glasnost. Michail Gorbatschow will zwar, dass sich die Journalisten freimütig äußern zu seinem Reformkurs, doch zu radikale Stimmen will er dämpfen, zu dogmatisch konservativer Berichterstattung einen Riegel vorschieben. Pravda-Chefredakteur Viktor Afanasjew muss daher seinen Posten räumen. An seine Stelle tritt Gorbatschow-Berater Ivan Frolov. Zum Wechsel an der Spitze des Parteiorgans aus Moskau der Bericht von Hans-Peter Riese. Das Instrument Glasnost, also die Medien- und Diskussionsoffenheit, ist selbst für Gorbatschow immer schwieriger zu beherrschen. Eine kritische Öffentlichkeit, wenn sie denn erst einmal geschaffen ist, neigt allemal dazu, sich zu verselbstständigen und Befehle von oben nicht mehr anzunehmen. Gorbatschow aber, das hat er nicht nur einmal gesagt, sieht in der Presse, in der gesamten Glasnost, vielmehr ein Mittel, seine Reformpolitik unters Volk zu bringen. Das bedeutet aber, dass auch die Presse die jeweils erforderlichen taktischen Wenden dieser Politik jeweils mitvollziehen muss. Sie darf kein eigenständiger politischer Faktor werden, und zwar weder auf der rechten, konservativen, noch auf der linken, radikal-reformerischen Seite. Der Historiker Juri Afanasjew ist ein Radikalreformer, der Presseorgane wie Aganjok oder Moskowski Nowosti brillant dazu benutzt, seine Kritik an der, wie er meint, halbherzigen Reformpolitik und an ihrem Urheber Gorbatschow publik zu machen. Viktor Afanasjew, der Chef der Pravda, verstand sich stets als Hüter der Parteimoral, als Repräsentant des Apparates des Zentralkomitees mehr als der obersten Chefs. Beide passen nicht in die fein ziselierte Taktik Gorbatschows, mit der er auf viele Strömungen in der Bevölkerung und der Partei und auf mächtige Gruppierungen und ihre Ansprüche reagieren muss. Ein Bewusstsein von einer wirklich freien Presse, einer öffentlichen Meinung, die sich nicht von der Führung manipulieren oder jeweils einsetzen lässt, hat auch Gorbatschow bisher nicht offenbart. Dafür aber hat er auch in dieser Angelegenheit wieder einmal sein untrügliches Gespür für die Macht und die zu ihrer Erhaltung notwendigen Entscheidungen bewiesen. Man könnte mit den Namen dieser so gegensätzlichen Politiker, die beide Afanasjew heißen, illustrieren, wie schmal noch immer die Basis für ein wirklich demokratisches Bewusstsein in der UdSSR ist und wie sehr der gesamte Reformprozess eben noch immer von seinem Urheber Gorbatschow abhängt. Mit Gorbatschow hat sich der lange unbewegliche Koloss Sowjetunion zu rühren begonnen. Perestroika ist kein Fremdwort mehr, Positionen der KPDSU werden neu diskutiert. Auch in anderen osteuropäischen Ländern sind Reformansätze in den Parteidiskussionen erkennbar. Frankreichs Kommunisten sind sich nicht einig, inwieweit sie diesem Kurs folgen sollen. Die KP ist zerstritten, Beobachter sprechen von einer Identitätskrise der Kommunisten. Gegen die traditionelle Linie der Führungsriege um Generalsekretär Georges Marchais, der seit 1972 im Amt ist, werden jetzt Stimmen laut, formieren sich Kräfte um den zweiten Mann in der Parteihierarchie, Charles Fitterman. Er fordert offen innerparteiliche Reformen in der KPF. Kommt es unter den französischen Kommunisten zur Zerreißprobe? Aus Paris der Bericht von Gerhard Irmler. Es ist schon erstaunlich, dass die Äußerungen des Genossen Fitterman, in Frankreich Kamerad Fitterman genannt, überhaupt einen solchen Wirbel verursachen konnten. Entweder sucht die bürgerliche Presse in ihrer bekanntlich perfiden Art, die Kommunisten wieder einmal zu schwächen, oder ist allein die Tatsache, dass einer der führenden KPF-Kader öffentliche Kritik äußert, bereits derart ungewöhnlich, um ein solches Presseecho zu provozieren. Denn was hat der Kamerad Fitterman denn Sensationelles gesagt? Nicht mehr und nicht weniger, dass eine Partei den eingeschlagenen Kurs allmählich vielleicht doch einmal überdenken sollte und dass die Führungsstrukturen womöglich nicht mehr ganz den heutigen Verhältnissen entsprechen. Im Zeichen von Glasnost und Perestroika ein durchaus billiges Verlangen. Zumal die Kommunistische Partei Frankreichs ums Überleben zu kämpfen hat, angesichts des Wählerschwunds, der Massenabwanderung von Intellektuellen und mittleren Kadern und der Spaltung ganzer Ortsverbände. Bei den Präsidentschaftswahlen vom Frühjahr 1988 kam der kommunistische Kandidat André Lajoigny gerade mal auf 6,8% der Stimmen. Bei den anschließenden Wahlen zur französischen Nationalversammlung erreichte die KPF unter 10%. Der einstmals rote Gürtel um Paris wurde bei den Gemeinderatswahlen vom Frühjahr diesen Jahres recht löchrig und weiter dezimiert. Einzige Hochburgen gingen an die Rechte. Doch Georges Marchais, der amtierende Parteichef, hat den Fortschritt der Arbeiterklasse derart fest im Auge, dass er die sich hinter ihm lichtenden Reihen gar nicht mehr sieht. Marchais führt seine Partei gerade so weiter, als ob noch immer Väterchen Stalin oder Leonid Brezhnev im Kreml regieren würden. Kritik an seinem Kurs und Führungsstil weist er unter Bezug auf den 26. Parteitag zurück, einen Parteitag, der vor 2 Jahren stattfand, als sei die kommunistische Welt von vor 2 Jahren noch die von heute. Dass Georges Marchais ein Feind von Glasnost und Perestroika ist, das soll ihm aber erst einmal einer nachweisen. Streng dialektisch gibt er sich nach außen hin flexibel, nach innen jedoch ist er knallhart. 5-mal, so ließ er Journalisten triumphierend wissen, habe er, Georges Marchais, sich seit 1985 mit Gorbatschow schon getroffen, was ein Zeichen dafür sei, wie ausgezeichnet das Verhältnis ist. Tatsächlich war Marchais vor einem Jahr aber noch ganz anderer Meinung über die Perestroika. Originalton Marchais: Wir wollen nicht kopieren, was in Moskau geschieht. Was in der Sowjetunion vor sich geht, kann kein Modell für andere sozialistische Parteien sein. Das ist spezifisch für die Sowjetunion. Wer Marchais heute dagegen hört, muss ihn geradezu für einen Erfinder der Perestroika halten. In Wahrheit tut er alles, um Reformbewegungen innerhalb seiner eigenen Partei zu unterdrücken oder mundtot zu machen. Mit Marchais Demokratieverständnis ist es nämlich keineswegs vereinbar, dass eine kommunistische Partei nach anderen Prinzipien als die des demokratischen Sozialismus geführt wird, und das heißt von oben nach unten. Wer anderes will, muss sich vorhalten lassen, einen Schritt nach rückwärts tun zu wollen, wie die Nummer 2 der KPF, Jean-Claude Guessot, dies heute an die Adresse Fittermanns gerichtet hat. Die politische Auseinandersetzung, die von Marchais und anderen stets verhindert wird, dürfte den sogenannten Erneuerern aber nur Auftrieb geben. An der Basis rumort es längst, und mit dem Verweis auf den im nächsten Jahr stattfindenden Parteikongress, den 27. übrigens, auf dem alle anstehenden Fragen ja schließlich lang und breit diskutiert werden könnten, will sich kein Kritiker mehr zufrieden geben. Georges Marchais, so ein Kenner der Verhältnisse in der kommunistischen Partei, wird, wenn er so weitermacht, noch an seiner eigenen Sturheit zugrunde gehen und die Partei in der Wählergunst weiter dezimieren. Freispruch, so lautet das Urteil in der dritten und letzten Instanz im Prozess um eine Äußerung des Arztes Peter Augs, der der Vereinigung Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges angehört. Er hatte alle Soldaten wörtlich als potenzielle Mörder bezeichnet. Das war vor 5 Jahren im Beisein von Frankfurter Schülern gerichtet an einen Bundeswehroffizier. Zunächst wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Als das Landgericht Frankfurt den Mediziner vor 2 Jahren freisprach, gab es heftige Kritik, beispielsweise von Seiten des Bundespräsidenten von Weizsäcker. Revision legten Staatsanwalt und Nebenkläger damals ein. Zum Freispruch und der Urteilsbegründung des Landgerichts heute Sibylle von Völkersamp. Dieser Freispruch ist kein Freibrief, jetzt herumzulaufen und wahllos Soldaten als potenzielle Mörder zu bezeichnen. Das hat Richter Gierke betont. In einem anderen Zusammenhang könnten dieselben Ausdrücke strafbar sein. Doch vor dem Hintergrund, vor dem sie gemacht wurden, sind sie nach Auffassung des Gerichtes zwar eine Ehrverletzung des Jugendoffiziers Witt, aber nicht strafbar. Denn bei Beleidigung muss bei der Frage der Strafbarkeit abgewogen werden zwischen der Meinungsfreiheit, die das Grundgesetz garantiert, und dem Ehrenschutz. Nach Meinung aller Sachverständiger, so die Urteilsbegründung, hätte ein Nuklearkrieg entsetzliche Folgen. Auswirkungen noch für künftige Generationen, wie es sie noch in keinem Krieg gegeben habe. Zwar sei, wie die Sachverständigen der Bundeswehr erklärt hätten, ein Nuklearkrieg nicht unvermeidbar, doch sie hätten auch dargelegt, dass für glaubhafte Abschreckung auch die Vorbereitung auf den Atomwaffeneinsatz und die Bereitschaft dazu gehöre. Und vor den Folgen eines solchen Atomkrieges habe der Angeklagte als Mitglied der Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg warnen wollen und sei auch besonders zu kontroverser Diskussion aufgefordert worden. Er habe daher in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt. In einer Zeit, in der ein Bischof straflos jede Abtreibung als Mord bezeichnen dürfe, müssten in solchem Zusammenhang auch die Worte »Jeder Soldat ist ein potenzieller Mörder« und »Bei der Bundeswehr gibt es einen Drill zum Töten« straflos bleiben, auch wenn sie die Ehre eines Einzelnen verletzten. Eine Verurteilung wegen Volksverhetzung kommt nach Auffassung des Gerichtes schon deshalb nicht in Betracht, weil diese Strafvorschrift als Schutz vor einem Delikt gegen die Menschlichkeit gedacht ist, nicht als persönlicher Ehrenschutz. Bei Volksverhetzung müsse denen, gegen die sie gerichtet sei, grundsätzlich die gleichberechtigte Teilnahme am Leben abgesprochen werden. In der Urteilsbegründung wird auch erwähnt, dass Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertreter in ihren Plädoyers die Bezeichnung des Krieges als Mord für zulässig erachteten, aber die Bezeichnung des Soldaten als potenziellen Mörder nicht, als gäbe es, so der Richter, einen Mord ohne Täter. Gegen böswillige Kritik, wie sie auch während des Verfahrens gekommen sei, so schloss Richter Gerke seine Ausführungen, sei das Gericht nicht gefeit. Er hoffe aber, dass die Gutwilligen die Argumente sorgfältig prüften. Außerdem hoffe er, dass künftig solche Auseinandersetzungen wieder dorthin verlagert würden, wo sie hingehörten, in den Bereich fruchtbarer Diskussionen und weg von den Gerichten. Wandel müsse auch innerhalb des Parteiapparats erst durchgesetzt werden. Mischnick hält sich zurzeit in Dresden auf, wo er gestern mit dem als Reformer geltenden SED-Bezirkschef Modrow unter vier Augen konferiert hatte. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der neue SED-Generalsekretär Krenz hat nach einer Meldung der amtlichen DDR-Nachrichtenagentur ADN am Vormittag mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow ein Telefongespräch geführt. Dabei habe Krenz betont, dass die Erfahrungen der KPdSU bei der Umgestaltung in der Sowjetunion auch für die DDR bedeutsam seien. Bei einem demnächst stattfindenden Besuch der UdSSR, zu dem Gorbatschow seinen Gesprächspartner einlud, wolle sich Krenz an Ort und Stelle über die jüngsten Entwicklungen informieren. Skeptisch über den Reformwillen des neuen SED-Generalsekretärs äußerte sich der DDR-Schriftsteller Stefan Heim, der sich zurzeit in Straßburg aufhält. Gegenüber einer französischen Tageszeitung warb der Autor aber dafür, dass dem Parteichef für die Verwirklichung seiner Vorstellungen ein so wörtlich bisschen Zeit gegeben werden müsse. Als erster und wichtigster Schritt auf dem Weg zu Reformen in der DDR muss nach Überzeugung Heims das Monopol der SED abgeschafft werden. Die im Land vertretenen Parteien, Organisationen und Gewerkschaften dürften nicht länger nur einfache Transmissionsriemen der SED sein, unterstrich der DDR-Schriftsteller. Die DDR-Führung hat ihre Bereitschaft unterstrichen, den Bürgern des Landes Reisefreiheit einzuräumen. In einem Kommentar des SED-Zentralorgans Neues Deutschland hieß es heute gleichzeitig, die von Bonn in Anspruch genommene Obhutspflicht für alle Deutschen sei ein grundsätzliches Hindernis für eine solche Maßnahme. Wenn der Bundesrepublik an besseren Lebensbedingungen in der DDR gelegen sei, sollte sie sich in diesem Punkt nicht länger querlegen. Es wäre zeitgemäß, schreibt die SED-Zeitung, wenn Realisten am Rhein das begriffen und überlegten, wie sie von ihrer Haltung zur deutschen Staatsbürgerschaft wegkämen. Der polnische Regierungschef Mazowiecki hat gestern zum Abschluss seines Italienbesuchs in Rom abermals dringend über die von der Europäischen Gemeinschaft bereits zugesagte Lebensmittelhilfe gebeten. Mazowiecki erklärte vor Journalisten, Polen benötige die Hilfe bis Mitte November. Außerdem brauche es weitere Kredite, damit der bevorstehende Winter bewältigt werden könne. Bundesaußenminister Genscher hat ebenfalls gestern bei einem Gespräch mit polnischen Abgeordneten und Senatoren in Bonn eine deutliche Aufstockung der Nahrungsmittelhilfe gefordert, um zu erwartende Engpässe zu überbrücken. Der Weltbankpräsident für Europa Talwitz hat unterdessen in Warschau angekündigt, Polen erhalte wegen der Ernsthaftigkeit seiner Reformen in Kürze mehrere Darlehen von seinem Institut. Die sowjetische Geheimpolizei KGB, die für die Bewachung der Grenzen verantwortlich ist, will die Grenzsicherungen der UdSSR vermindern. KGB-Chef Krutschkow und sein Stellvertreter Matrosow erklärten nach einer Meldung der amtlichen Moskauer Nachrichtenagentur TASS vor dem Verteidigungsausschuss des Obersten Sowjet, es sei an der Zeit, die 3,6 Millionen Quadratkilometer umfassenden Sperrgebiete auf ein Zehntel zu verkleinern. Diese von insgesamt 200.000 KGB-Soldaten überwachte Zone ist an einigen Stellen, vor allem an der Grenze zu China, mehrere hundert Kilometer breit. Weiter befürworteten die KGB-Vertreter einfachere Formalitäten beim Grenzübertritt sowie den Abbau eines Teils der Befestigung. Auch an den Grenzen zu ihren Verbündeten im Warschauer Pakt hat die UdSSR Stacheldrahtbarrieren und Wachtürme mit bewaffneten Soldaten errichtet. Vergangenen Mittwoch, 16 Minuten nach 14 Uhr, die staatliche Nachrichtenagentur der DDR, ADN, meldet nüchtern, zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED hat die 9. Tagung des Zentralkomitees am Mittwochnachmittag Egon Krenz gewählt. Damit war es amtlich, Honecker tritt zurück, sein Sturz und seine vollständige Entmachtung war vollzogen. Erich Honecker, er war nicht der Mann, die DDR aus der tiefen Krise herauszuholen, in die er sie selbst hineinmanövriert hatte. Ob Egon Krenz dieser Mann ist, das wird von vielen bezweifelt, denn schließlich war Krenz ja von Honecker selbst immer als dessen Nachfolger betrachtet worden. Warten auf Reformen, die DDR nach dem Führungswechsel. Gorbatschow war offensichtlich mehr als weitsichtig, als er der Ost-Berliner Führung vor knapp 14 Tagen ins Stammbuch schrieb: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Für drei führende Funktionäre der Einheitspartei hat diese Strafe nicht lange auf sich warten lassen. Honecker, Mittag und Hermann mussten ihre Positionen räumen. Seither vergeht kein Tag, an dem nicht weitere Veränderungen bekannt würden, von der in Aussicht gestellten Reisefreiheit bis hin zur neuen Offenheit beim Umgang der Mächtigen in der DDR mit Kirchen und Flüchtlingen, denen neuerdings sogar Rückkehrmöglichkeiten eröffnet werden, wie auch bei Pressefunk und Fernsehen. Überall wird bisher starres Festhalten plötzlich in Frage gestellt, wobei das Füllhorn der Offerten noch längst nicht am Ende angelangt zu sein scheint. Doch könnte es sein, dass auch dies, um Gorbatschow noch einmal zu zitieren, bereits zu spät kommt. Vieles von dem, was gestern noch sensationell gewesen wäre, wird heute von den Deutschen drüben gleichsam als selbstverständlich hingenommen. Wobei eine gesunde, gehörige Portion Skepsis bestehen bleibt. Denn niemand traut diesem Frieden so recht, was allein daraus hervorgeht, dass die Flüchtlingszahlen bis heute nicht zurückgegangen sind. Immerhin musste es erst zu dem Massenexodus Zehntausender kommen, um die Krise der DDR bloßzulegen, um die Mächtigen drüben zum Einlenken zu bewegen. Insoweit liegt auch keine bessere Einsicht vor, sondern man fügt sich den Ereignissen, die der SED-Führung offenbar aus den Händen geglitten sind. Die Demonstrationen, siehe gestern Abend in Dresden, werden weitergehen und damit werden auch weitergehende Reformen verlangt. Wer die Rede des neuen ersten Mannes in Ost-Berlin zu seiner Intronisierung aufmerksam liest, der wird nichts erkennen, was zu größerem, vor allem berechtigten Optimismus Anlass böte. An der bisherigen, alleinigen Macht der Einheitspartei im Staate darf, ginge es nach den neuen, alten Funktionären auch künftig nicht gerüttelt werden. Genau da aber liegen die Unsicherheiten, die Sicherheitsrisiken in der DDR. Denn von einer wirklichen Wende könnte erst dann gesprochen werden, wenn die SED wie in Ungarn, wie in Polen von ihrem Machtmonopol ließe, wenn sie erstmals im Lande die Macht teilte, wenn die Einheitspartei sich selbst durch freie Wahlen zur Disposition stellte und nicht, wie zuletzt im Mai, durch Wahlfälschungen, für die der heutige Generalsekretär zuständig war, sich ihre Konkurrentin vom Leibe hielte. Hier wird in Zukunft denn auch die eigentliche Auseinandersetzung stattfinden, wobei die Entwicklung in Budapest und Warschau in Richtung bürgerlicher Demokratie und sozialer Marktwirtschaft, die beide miteinander zusammenhängen, immer mehr zum Maßstab für die DDR wird. Mit dem neuen Zauberwort Dialog ist es nicht getan, wobei das Wort Reform von Krenz schon sehr viel kleiner geschrieben wird. Die eigentliche Herausforderung werden nicht die bisherigen Blockparteien sein, die sich nach 40-jähriger blinder Gefolgschaft plötzlich Kritik herausnehmen. Leider sind es die gleichen Funktionäre, die zuvor 40 Jahre lang geschwiegen und mitgemacht haben. Die eigentliche Herausforderung werden neue, unabhängige Gruppen sein, allen voran die Sozialdemokraten. Denn diese werden früher oder später die allein entscheidende Machtfrage stellen. Dies war in Polen und Ungarn so, dies wird auch in der DDR nicht anders sein. Träte diese Sozialdemokratie der Sozialistischen Internationale bei, ein Antrag ist schon gestellt, bedeutete das eine tiefe Zäsur für die innenpolitischen Verhältnisse der DDR. Mit Recht meinte Krenz, ohne Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gäbe es keine Deutsche Demokratische Republik. Ungarn und Polen blieben auch ohne Kommunisten Polen und Ungarn. Geschähe ein solcher Umsturz, eines Tages auch in Prag wie in Ost-Berlin, bliebe Prag danach immer noch Prag. Ost-Berlin aber würde früher oder später wieder zu Berlin. Genau da liegt die deutsche Dimension der derzeitigen Veränderung. Da sie zugleich eine europäische Komponente hat, ist sie unaufhaltsam. Ein Kommentar von Detmar Kramer. Seit 1971 saß Erich Honecker als erster Sekretär seiner Partei an der Schaltstelle der Macht in der DDR. 5 Jahre später löste er Walter Ulbricht auch als Staatschef der DDR ab. Fast 2 Jahrzehnte lang hat Honecker also die Politik in der DDR bestimmt. Die Ära Honecker, es kommentiert Klaus Bölling. Nein, als eine Lichtgestalt wird Erich Honecker gewiss nicht in die Geschichte des geteilten Landes eingehen. Doch wer ihm bald nach dem Kriege schon einige Male begegnet ist, der fühlt sich in einem Punkt ziemlich sicher. Auf seine Weise ist Honecker ein deutscher Patriot gewesen. Zugleich kein Zweifel erlaubt, einem Denken zuletzt kaum noch oder gar nicht mehr beweglicher Machtpolitiker. Es heißt, Honecker nicht idealisieren. Wenn man auf seine Zeit als Generalsekretär zurücksehend diesem Mann bescheinigt, dass er schon zu Brezhnevs Zeiten durchaus ehrlich und tatsächlich im deutschen oder doch DDR-deutschen Interesse den Abrüstungsprozess vorwärts zu bewegen versucht hat. Wenn er mal um mal deklamierte, es dürfe von deutschem Boden niemals wieder ein Krieg ausgehen, so hat er das nicht phrasenhaft gemeint. Da hat er eine eigene, eine authentische Handschrift erkennen lassen. Dieser Wille zum Frieden ist ihm auch von den kritischen Männern der Kirche geglaubt worden, die er, wenn es um den inneren Frieden ging, viele Male bitter enttäuscht hat. In Gesprächen mit Honecker habe ich manchmal den Eindruck gewonnen, dass er schon damals, Anfang der 80er Jahre, noch bei guter Gesundheit, die ihn umgebende Wirklichkeit nur noch selektiv wahrgenommen hat, also nur solche Tatsachen zur Kenntnis nehmen mochte, die zu seinen Grundüberzeugungen als Kommunist passten. Er wollte so etwas wie der große und gütige und von den Menschen womöglich auch verehrte Betriebsratsvorsitzende seines Staates sein und merkte dann doch nicht, dass sich die Arbeiterschaft, bei der er zeitweilig eine gewisse, wenn auch begrenzte Popularität hatte, vom sogenannten Realsozialismus immer weiter entfernte, auch von ihm, von Honecker, der den Menschen mit seiner Politik der sogenannten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik doch ein richtiges Geschenk zu machen glaubte. Es ist ja wahr, dass er es gewesen ist, der das System der sozialen Sicherheit in der DDR weitergetrieben hat, fast kann man sagen, mit einer gnadenlosen Fürsorglichkeit und, weil er modernes ökonomisches Denken niemals gelernt hat, oft auch gegen die wirtschaftliche Vernunft. Sein Führungsstil hatte etwas Paternalistisches. Vater weiß es am besten. Und wer da nicht anerkennen mochte, dass er, Honecker, doch nur Gutes stiften wolle, der konnte eigentlich nur vom Klassenfeind verführt worden sein. Das Verlangen der Menschen und wahrlich nicht allein der Intellektuellen nach einem Stück, nach wenigstens einem Stück Meinungsfreiheit, nach Bewegungsfreiheit, hat er wohl niemals richtig verstanden, konnte es vielleicht gar nicht verstehen, weil er in seiner ganzen Biografie Demokratie niemals erlebt hat. Ein ausgeprägter Machtinstinkt war ihm eigen und obwohl Honecker der Gewalt eigentlich abgeneigt ist, hat er Mielke und Krenz nicht daran hindern wollen, friedfertige junge Menschen von den Bütteln des Staatssicherheitsdienstes verprügeln und einsperren zu lassen. Manchmal hat er sie in ihrer Lust an der Repression gebremst. Auch die faktische Zurücknahme des Schießbefehls wird ihm gut geschrieben werden müssen. Doch wie lange hat es gebraucht, bis er sich dazu endlich verstehen konnte? Es werden manche vielleicht widersprechen, wenn ich Honecker einen deutschen Patrioten genannt habe. Es war für diesen allezeit sattelfesten Kommunisten aber nicht eine Sache nur des taktischen Kalküls, dass er Gestalten wie Friedrich den Großen und Bismarck von den überlieferten kommunistischen Klischees befreite. Vor Träumereien an gesamtdeutschen Kaminen hat er immer wieder gewarnt und doch war es selbstredend ein Höhepunkt seiner Karriere, auch emotional, als er mit dem bundesdeutschen Kanzler die Front des Bonner Wachbataillons abschritt. In Wahrheit hat dieser Erich Honecker, obwohl er anders redete, genau gewusst, dass die deutsche Frage vor der Geschichte offen geblieben ist. Vor vielen Jahren hat er mal fantasiert, es könne der Augenblick kommen, da der Sozialismus an die Türen der Bundesrepublik klopfen werde. Mit seinem Sozialismus hatte er da niemals eine Chance und er hat vor vielen Jahren schon seine Chance bei den eigenen Bürgern verspielt. Man zögert, ihn eine tragische Figur zu nennen, weil das ein großes Wort ist. Doch ein Hauch von Tragik begleitet diesen Mann wohl. Er hat Gutes zu stiften geglaubt, aber dann hat sich eben doch gezeigt, dass Stalin den jungen Kommunisten Erich Honecker sehr viel stärker geprägt hat und nicht Rosa Luxemburg. Ihren Freiheitsbegriff hat er nie wirklich verstanden. Eine turbulente Woche haben weltweit die Aktienmärkte hinter sich. Ausgelöst durch einen Börsencrash an der New Yorker Wall Street kam es am Montag in Frankfurt zum tiefsten Kurseinbruch in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Erinnerungen an den Börsensturz vom Herbst vor 2 Jahren wurden wach, doch diesmal erholten sich die Kurse rasch wieder und liegen inzwischen fast auf dem Niveau der Vorwoche. Roulette im Börsensaal, Michael Jungblut. Für viele ist der Crash an der New Yorker Wall Street am Freitag vor 8 Tagen wie der Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Zwar hat es nicht an warnenden Stimmen gefehlt, die für die nächsten Monate einen Rückschlag prophezeiten, aber solche Stimmen gibt es erstens fast immer und zweitens gibt es auch stets Experten, die genau das Gegenteil behaupten. In solchen Situationen können, ähnlich wie bei einer Lawine in den Bergen, relativ unbedeutende Nachrichten plötzlich eine sich selbst verstärkende Welle von Reaktionen auslösen. In New York war es die Meldung von der geplatzten Finanzierung einer Firmenübernahme. Diese Nachricht hätte aber nicht so wie eine Bombe einschlagen können, wenn es nicht im Hintergrund schon lange Unruhe und Befürchtung gegeben hätte, dass die waghalsig finanzierten Übernahmekämpfe irgendwann einmal ein böses Ende nehmen könnten. Denn viele dieser wirtschaftlich ohnehin höchst fragwürdigen Raubzüge sind mit sogenannten Junkbonds finanziert, hochverzinslichen, aber schlecht abgesicherten Anleihen. Es geht dabei immerhin um über 200 Milliarden Dollar. Wenn dieser Markt einmal ins Rutschen kommt, müsste dies schwerwiegende Folgen für den gesamten Finanzmarkt in den USA haben. Jürgen Fink berichtet. Einen Gegenkandidaten gegen den SED-Generalsekretär Egon Krenz aufzustellen und damit die personelle Trennung von Partei und Staat nach außen zu dokumentieren, wie dies auf den Demonstrationen gestern Abend in Leipzig, Dresden und Ost-Berlin lautstark gefordert wurde, dazu reichte der Mut zur Erneuerung unter den 500 Abgeordneten heute offenbar noch nicht. Zugleich wurde von den Regisseuren der Wendepolitik in Ost-Berlin die Chance einer Demonstration aufs Erste vertan. Doch schon das zum ersten Mal bei der Wahl eines Staatsratsvorsitzenden Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen der Blockparteien CDU und LDPD gezählt werden mussten, brachte den Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann in einige Schwierigkeiten. Zählt mal mit dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 29. Ich zähle 22. Zählt ihr was anderes? 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Also 26 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? Nochmal, das hören wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 13 auf der rechten Seite. 13 auf der linken sind 26. 13, so viel sind da ganz sicher. 26 Stimmenthaltungen. Heute gibt es Einspruch dagegen. Wir stellen also fest, Knasse Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. 8 Gegenstimmen und 17 Enthaltungen waren auch bei der Krenzwahl zum Chef des Nationalen Verteidigungsrates zu registrieren. Immerhin zeigte sich, wie der Honecker-Nachfolger in allen dessen Ämtern gleich zu Beginn seiner Erklärung nach der Wahl unterstrich, ein Ansatz zu mehr Selbstbewusstsein des Hohen Hauses. In der Volkskammer müsse die Souveränität des Volkes für den einzelnen Bürger spürbar und erlebbar werden, forderte Krenz. Und er regte zugleich eine Reihe von Reformen an, die das laut Verfassung oberste Machtorgan bei der Regierungskontrolle und Gesetzgebung aufwerten sollen. Unter Berufung auf Artikel 1 der DDR-Verfassung pochte Krenz auf die führende Rolle der SED, plädierte aber zugleich für einen freimütigen, offenen Dialog anstelle von Demonstrationen, um weitere Zuspitzungen und Konfrontationen zu vermeiden. Demonstrationen, liebe Freunde, so friedlich sie gedacht und angelegt sein mögen, tragen in dieser komplizierten Zeit immer die Gefahr in sich, anders zu enden, als sie begonnen haben. Zu Recht beunruhigt das viele Bürger in unserem Lande. Unsere Gesellschaft, die so viel Neues in Angriff zu nehmen hat, wird dadurch zusätzlich unter Spannung gesetzt.